von Johannes Xaver Schachtner. Für sein Schaffen ist er schon vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem 2014 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis. Schachtners Stücke werden regelmäßig von international renommierten Solisten aufgeführt, darunter Julius Berger, Maximilian Hornung oder Julia Fischer, die wir jetzt an der Geige zusammen mit den Bamberger Symphonikern hören. Mit Johannes Schachtners Violinkonzert. Die Leitung hat Jakob Ruscher. Thank you. Thank you. Die Geigerin Julia Fischer und die Bamberger Symphoniker auf Bayern 2 mit Johannes Xaver Schachtners Violinkonzert. Die Leitung hatte Jakob Ruscher. Weiter durch die Nacht geht es im Concerto Bavarese mit einer Frau, die mehr als ihr halbes Leben in München verbracht hat. Gloria Coates, eine der wichtigen amerikanisch-deutschen Komponistinnen ihrer Zeit. Coates war die erste Frau, von der die Musica Viva Konzertreihe des Bayerischen Rundfunks jemals ein Stück ins Programm nahm. Ihre Musik hatte Tiefe. Das ist ihr Stück Fleeing, gewidmet allen Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Unterdrückung ums Leben gekommen sind. Peter Hirsch dirigiert das Festivalensemble der Münchner Gesellschaft für Neue Musik. Thank you. Das Festivalensemble der Münchner Gesellschaft für Neue Musik unter der Leitung von Peter Hirsch im Concerto Bavarese. Das war Musik von Gloria Coates mit dem Titel Fleeing, in memory of those who drowned fleeing for freedom, in Erinnerung an alle Menschen auf der Flucht, die ihren Traum von Freiheit mit dem Leben bezahlen mussten. Das nächste Stück stammt von dem bayerischen Komponisten Markus Lehmann Horn und ist während der Corona-Pandemie entstanden. Eine Empörung heißt das folgende Werk für großes Orchester, das er selbst so charakterisiert. Die Musik ist wie ein perkussives und energetisch aufgeladenes Pulsieren, das zu keinem Abschluss kommen darf, forciert durch drei Schlagwerke, die um das Orchester herum positioniert sind. Doch auch wie zwischen Menschen kann ein Ausbruch, ein Fortissimo, nicht endlos andauern. Es folgt meist Stille, so Lehmann Horn. Santo Matthias Rovali dirigiert die Münchner Philharmoniker. Thank you. Thank you. Markus Lehmann Horn im Concerto Bavarese mit seinem Stück »Eine Empörung für großes Orchester«, gespielt von den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Santu Matthias Rovali. Hier ist Bayern 2, jetzt mit Musik des bayerischen Komponisten Tobias Peter Maria Schneid. Seine Sinfonie der Veränderungen spielt für uns das Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Poppen. Thank you. Symphony of Changes, die Sinfonie der Veränderungen von Tobias Peter Maria Schneid mit Christoph Poppen am Dirigentenpult des Münchner Kammerorchesters. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2 als nächstes mit einem Klavierkonzert von Isabel Mundry, das sie in Anlehnung an ein Gedicht von Oswald Egger geschrieben hat. Non-Places heißt das folgende Klavierkonzert, das der Pianist Nicholas Hodges und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielen. Die Leitung hat Emilio Pomarico. Thank you. Thank you. Thank you. Non Places, ein Klavierkonzert von Isabel Mundry, gespielt von Nicholas Hodges am Klavier und im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Emilio Pomarico.